Die britische Songun Politik Student Gesellschaft, die britische Zuideologie Studentengruppe und die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft sowie das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuideologie Studentengruppe veröffentlichten jüngst zur Verurteilung der provokatorischen gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas Key Reserve und Adler jeweils eine gemeinsame Erklärung.